Es ist das Jahr 1967 im Osten, 6 Jahre nach dem Mauerbau. 1967 und das Projekt DDR. 1963 hatte die Ulbricht-Riege ihr neues ökonomisches System zum Nonplusultra erklärt. Es war der Ersatz für die moralische Desavouierung des besseren Deutschlands nach dem Mauerbau. Im Oktober 1964 wurde der Stalinismus-Überwinder Chruschtschow in Moskau handstreichartig sämtlicher Ämter enthoben. Mit seinem Sturz endete auch die Ära kurzzeitig zurückgenommener Angst, nicht nur in der Sowjetunion, auch in der DDR. Erich Apel, Chef der staatlichen Plankommission und eigentlicher Promoter der ostdeutschen Wirtschaftsreform, erschoss sich Anfang Dezember 1965 in seinem Dienstzimmer im Haus der Ministerien. Seine Idee der wirtschaftlichen Selbstbestimmung, die sich gegen das Machtprinzip der Partei und der Sowjets zu behaupten versucht hatte, war damit ohne Kopf. 2 Wochen später sollte das 11. Plenum des Zentralkomitees der SED stattfinden. Apels Selbstmord war ein denkbar schlechtes Omen dafür. Nicht nur die Politik stand unter Schock, auch im Land. Großes Rätselraten. Was war hier eigentlich passiert? Was waren die Hintergründe? Was würde nun passieren, wo man in der DDR mit den Apelschen Wirtschaftsreformen im Gegensatz zum restlichen Ostblock den Alleingang geprobt hatte? Zeit für eine Nebelkerzenschlacht. Im Hintergrund eilige Planspiele. Kurz darauf die Entscheidung. Statt Wirtschaft eine Kulturwüstenei. Über Nacht gab es unter den Künstlern überall Schädlinge aufzuspüren, Konterrevolutionäre, Nihilisten, Revisionisten, spießbürgerliche Dekadente. Sie sprossen nur so aus dem Boden. Es herrschte Kopfrollklima. Schlagworte wie Dekadenz und Formalismus fielen. Praktische Worte, mit denen man willkürlich Verbote und Rausschmisse verkünden konnte. Das Ergebnis ist bekannt. Allein 12 DEFA-Filme, die gesamte Jahresproduktion, landeten hinter der Sperrschranke und verschwanden. Es war das umfassendste Filmverbot der deutschen Kinogeschichte. Verbote auch von Theaterstücken und Musikbands. In der Literatur ging es um Heiner Müller und sein Stück »Der Bau«, um Volker Brauns »Die Kipper«, um Werner Breunigs Roman »Der Rummelplatz«, um Stefan Heim, um Wolf Biermann und schließlich auch um den Regimekritiker Robert Havemann. Die ältere Generation von Literaten um Anna Segers, die die wüste Strangulierungspolitik der Partei aus früheren Zeiten bestens kannte, erlebte den intellektuellen Kotau nur noch als Déjà-vu. Sie nickte den Kahlschlag entweder müde ab oder wetterte scharf gegen die urplötzlich ausgemachten Schädlinge. Den Jüngeren aber wie Christa Wolf, Inge und Heiner Müller oder Volker Braun saß das Kulturgemetzel schwer im Nacken. Hier war man zu weit gegangen. Alle wussten es. Verstört und ernüchtert realisierte vor allem die künstlerische Kriegskind-Generation in diesem bösen Szenario zum Spielball geworden zu sein. Wie damit umgehen? Vor allem, wie weitermachen? Das ist in etwa der kulturpolitische Hintergrund, vor dem das Kriegskind Siegfried Pfaff, Jahrgang 1931 und Dramaturg beim Rundfunk der DDR, seine Heldin Regina Beyer in ihren bitterkalten Tag fahren lässt. Dass sie nicht weit kommt mit ihrer schönen Lernidee und ihr Studium bereits am Mittag wieder an den Nagel hängen will, liegt in der Natur der Sache. Bereits 10 Jahre zuvor, im Jahre 1957, hatte die Dichterin Inge Müller über die Auftragsproduktion des DDR-Rundfunks im Hinblick auf das absolute DDR-Renommierprojekt Schwarze Pumpe geschrieben: In der Literatur wie in Schwarze Pumpe, der Bau begonnen, als die Projektierung noch nicht fertig war, in Scheiben geliefert, schneller gebaut als projektiert, jetzt Konstruktionsfehler. Schiefe Fundamente. Auch andere, die in der Produktion Ausschau nach dem neuen Helden hielten, verzweifelten am Widerspruch zwischen Doktrin und Realitätsschock. Siegfried Pietschmann, Brigitte Reimann, Werner Bräunig, Franz Fühmann. Die Illusion, das Projekt Hoffnung und die Konstruktionsfehler, die schiefen Fundamente als der genuine Konflikt der großen Welt, der DDR-Produktionsstücke, der sogenannten Kumpelstücke, die zur heilen Welt umlügen mussten, was sich partout nicht umlügen ließ. Das war nicht einfach eine Zerreißprobe. Die Figuren mussten mehrschrittig begradigt, Texte moduliert, Ästhetiken geknebelt, Moral vor die Wirklichkeit geschoben werden. Brigitte Reimann schrieb über diesen Konflikt: »Am meisten quält es mich, dass nichts von all meinen Gedanken zu finden ist in meinen Büchern. Meine Menschen sind optimistisch und heroisch und unwahr, wie übrigens fast alle Romangestalten, die ich kenne. Dann spüre ich die Hohlheit alles Geschriebenen.« Das Gefühl, dass man als Autorin, als Autor einfach so verschluckt werden konnte von der Ideologie, von den Verhältnissen, von dem, was man die Natur des Ostens nannte. Inge Müller, Werner Bräunig, Brigitte Reimann, Franz Fühmann verzweifelten nicht nur, sie starben daran. Und dann war da noch die Sache mit den Frauen. Die Ostfrau als Leuchtstern, als Folie auch für den neuen Geschlechtersound im neuen Deutschland nach 1989. Es ist das Image von der taffen Dauerwerktätigen, der vielfach Beanspruchten, die ihre öffentliche Reputation daraus bezog, das schier Unmögliche möglich gemacht zu haben. Das hart abgerungene, aber glückliche In-Eins von Beruf und Familie. Es ist allerdings ein changierendes, brüchiges Bild, je nach Perspektive, Generation, Erfahrung, je nach Innen- oder Außenblick. Siegfried Pfaff lässt seine Heldin an diesem knochenkalten Dezembertag einmal quer durch ihre Realität laufen. »Ich werde aus ihr ein Beispiel machen, das geht«, prophezeit ein Vorgesetzter. Ihre Kollegen, die die Studienanwärterin noch als Verkäuferin im Konsum kennen, mutmaßen stattdessen, dass sie sich übernommen habe. Hier ist kein glückliches In-Eins von Traum und Leben, sondern nur ein hartes Rumgeschubse zwischen Spießertradition und Zweckmodell. Wir haben alle Aufgaben zu lösen, die unlösbar scheinen, resümiert darauf die nüchterne Heldin. Ein Satz wie eine Losung, wie ein zu groß geratenes Hemd, unter dem das Leben wegzutauchen scheint. Ab und an flackern im Stück die dicken Stoffe auf, das geteilte Land, die Gefängniserfahrung der Nachbarin, der Nationalsozialismus, Suff, Einsamkeits, Kriegsgeschichten. Sie werden in Nebentexten versenkt, kurzerhand weggeatmet. Der Kern wird zum Rand, zur Nebensache. So entstehen Lebenstexte, die wie nach dem Anatmer im Hals stecken bleiben. Man möchte, na klar, unbedingt sogar, aber es geht halt nicht. So spricht kein Mensch, möchte man immer wieder sagen. Vielleicht. Der eigentliche Text findet im Schweigen statt, im seltsamen Angstton jener Jahre. Diese Auslassungen sind nicht dem Autor anzulasten. Wie sprechen, wenn es unter keinen Umständen geht? Regina B., die den ganzen Tag über gemobbt und klein gemacht wird, bis sie von selbst aufgibt, sagt am Ende trocken: Der Traum ist aus. Siegfried Pfaff schafft mit seinem Hörspiel ein typisches Zeitdokument der 60er Jahre mit starken Einsamkeitsatmosphären, aber doch recht papierenen Figuren. Sein Dramaturgenstück wird damit zugleich auch zu einem Übergangsstück. Nach der Kahlschlagskrise 1965 fanden deutliche Umbauten statt, im Stillen. Natürlich, trotzdem waren sie unübersehbar. Der zugelassene Textkörper der DDR wurde räumlicher, schlauer, maskierter, listiger, zeitunabhängiger. Antike, Romantik, Märchen, Mythen, Klassik schoben sich in den Vordergrund. Ein Rückzug aus der Wirklichkeit, den das Publikum jedoch dankbar gutierte. Es war trainiert darauf, so die eigene Wirklichkeit auszulesen. Dabei entstand eine Literatur, die auch im Ausland intensiv rezipiert wurde und die starke Reputation kritisch loyaler Stimmen aus der DDR wie Christa Wolf, Heiner Müller oder Volker Braun begründete. Das allerdings nicht ohne das Bild über die realen Lebens- und auch Literaturverhältnisse im Osten mächtig zu vernebeln.